von der neuen CD von ihm weg. Das hat er gehört. Das heißt, ich habe durchgemacht. Ihre Tage sind gezählt, den Herzen aller Wege haben sie gewählt. Halte durch, Kamerad, halte durch. Halte durch, Kamerad, halte durch. Journalisten